Am 22. September 2002 gewann Gerhard Schröder mit nur 6.000 Stimmen Vorsprung die Bundestagswahl. In meiner Heimatstadt wählten ihn knapp mehr als 50%. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, die Ministerien für Wirtschaft und für Arbeit zusammenzulegen. Minister für Wirtschaft und Arbeit wurde Wolfgang Clement. Dahinter steckte natürlich eine Ideologie, dass der Markt nämlich, wenn man ihn nur ließe, alle Menschen mit Arbeit und Auskommen versorgen würde. Als Clemens sein neues Amt antrat, musste er zuerst von einem anderen zurücktreten. Er war Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gewesen, also jener Organisation, die von Arbeitnehmenden und Industrie gegründet worden war, um die Wirtschaft zu liberalisieren. Im November 2002 beschloss die rot-grüne Koalition die Erhöhung der Tabaksteuer, die Umsatzsteuer auf Flugreisen, eine Mehrwertsteuererhöhung und noch zig andere kleine Steuererhöhungen. Die Bild nannte es eine Vampirliste. Der Stern titelte: So ist der Wähler bislang noch nicht hinters Licht geführt worden. Da es im Bundesrat mehr CDU-Minister als SPD-Minister gab, stoppte die Union 4 der 5 Steuererhöhungsgesetze.